Faust auf der Gossen, ward kalt der Wind, ward alte Zeitungsbladeln über die Stadt, da sie den Himmel bald nimmer find, wo einmal die Sonne geschienen hat über der Stadt. Taust auf der Gossen rennen die Leut hintern Bock her und einer Sau. Droben am Dach sitzt der Esel und schreit, und die Welt wird um grau, wohin ich nur schau. Draust auf der Gossen ist finster und kalt, leer sind die Häuser, leer ist die Stadt. Und ich muss aus Feld und in Wald, wo einmal die Sonne geschienen hat, draust vor der Stadt. Drum auf die Gipfel ward kalt der Wind, ward mir den Schnee und Regen umdorn, bis ich den Himmel einmal wieder find, irgendwo da draußen davon, weit hinterm Sturm, weit hinterm Sturm, weit hinterm Sturm.